Hoffnungsvoll verloren, ja, hoffnungsvoll verloren. Hoffnungsvoll verloren, ja, hoffnungsvoll verloren. Mädchen, heute fühl ich Glück. Denn auch du willst nicht zurück in die Welt aus Trümmersteinen. Heute ist nicht die Zeit zu weinen. Heute ist nicht die Zeit zu weinen. Schlacht. Mädchen, heute fühle ich Liebe, denn auch du bist nur nach vorn. In die unbekannten Tiefen, wir sind hoffnungsvoll verloren. Mädchen, spürst du diese Macht? Mädchen, heute fühl ich Hoffnung. Hoffnung auf den jeden Tod, auf die Rückkehr in die Heimat, fern von jeder Lebensnot. Fern von jeder Lebensnot. Hoffnungsvoll verloren, ja, hoffnungsvoll verloren.